Das Thousand and One Night Resort in der Oase Chup war einer temporären Berbersiedlung nachempfunden, oder vielmehr dem, was sich der von der Marktforschung errechnete typische Tunesien-Tourist der Premium-Klasse unter einer typischen Berbersiedlung vorstellte, wenn er denn überhaupt eine Vorstellung hatte und sich nicht sowieso unvoreingenommen wie ein weißes Blatt Papier, dankbar wie ein leeres Gefäß von den Ideen einer weltberühmten Resort-Designerin aus Magdeburg überzeugen ließ. Stabile weiße Zelte waren großzügig im lichten Palmenhain verteilt. Einige gemauerte Gebäude, die Restaurants und Bars beherbergten, gruppierten sich, ein pittoreskes Ensemble bildend, um einen großen Natursteinpool. Eine gekalkte Mauer, deren Scheitel mit Splittern aus grünem Flaschenglas versehen war, umschloss die Anlage auf drei Seiten. Das Pièce de Résistance aber war zweifellos die Spa-Anlage, die am nördlichen Rand der Oase, wo sich eine steile Sandsteinwand erhob, in Grotten untergebracht war, die einstmals zur Kühlung der Kamelmilch oder Ähnlichem gedient haben mochten, zu einer Zeit mit bloßen Händen gegraben, als an diesem Ort noch Menschen gelebt hatten, die nicht im Urlaub waren oder ihr Geld nicht mit jenen verdienten, die im Urlaub waren. Es kam aber der Tag, an dem sie sich vor die Wahl gestellt sahen, entweder das Bauern- und Hirtendasein zugunsten einer Anstellung in Slim Malouches Resort aufzugeben oder sich sonst wohin zu verziehen, was in der Regel bedeutete, sich mit der ganzen Familie in einer kleinen Wohnung in den wuchernden Peripherien von Tunis, Sfax oder Gabès zusammenzupferchen und darauf zu hoffen, dass zumindest einer der Familie eine Arbeit fand, die zum Beispiel darin bestand, für europäische Firmen mit so dynamisch und exotisch klingenden Namen wie Prixing elektronische Bauteile zusammenzulöten. Man konnte aber auch sein ganzes Geld zusammenkratzen und alles auf ein Pferd setzen, welches meistens der wagemutigste und frustrierteste der jungen Männer einer Familie zu reiten hatte. Das Pferd war ein Boot, in der Regel nur unzureichend seetüchtig und immer überfüllt. Aber wer die Überfahrt überlebte, der fand vielleicht ein Auskommen in Europa, von dem am Ende des Monats etwas übrig blieb, das man in die Heimat schicken konnte. Und wenn er blieb, eine Frau fand, die ihn an Zuhause erinnerte und Kinder kriegte, dann, ja, dann würde vielleicht eines Tages in der Schule der Kinder einer wie Prodanovic auftauchen und eine kleine Lektion erteilen. Assimilation und Erfolg. Wer wagt, gewinnt. Du kannst, ja, selbst du. Preising jedenfalls fand das Spa recht beeindruckend. Trotz meiner Abneigung, mit fremden Menschen nackt schwitzend einen Raum zu teilen, zog ich es in Betracht, mich eventuell doch einem Treatment zu unterziehen und in einer kühlen Wüstennacht von der Dampfgrotte Gebrauch zu machen. Zumal alles recht gesittet zuzugehen schien. Die meisten der Gäste, die ich bei einer kurzen Besichtigung getroffen hatte, bedeckten sich auf höchst diskrete Weise mit großen weißen Tüchern aus ägyptischer Baumwolle. Die anderen Gäste waren mehrheitlich Engländer. Preising fand schnell heraus, dass sie fast alle zu einer großen Gruppe gehörten. Vielleicht 60 oder 70 Personen, die zusammen den größten Teil der luxuriösen Zelte belegten. Er hätte sie kaum als zusammengehörende Gruppe identifizieren können. Zu unhomogen war ihre Zusammensetzung, hätte er nicht nur wenige Stunden nach seiner Ankunft eine erste Bekanntschaft geschlossen, die ihn in die Feinheiten der Sozialstruktur im Resort einweihte. Ich hatte mich gerade mit einem Buch in der Hand auf der Terrasse de Baie niedergelassen, ein Ort, den Pippa, meine Bekanntschaft, von der ich dir gerade berichten will, und ich bald so tauften, denn es handelte sich um eine kleine Terrasse auf einer Anhöhe oberhalb des Spas, die von dort aus über einige in den Stein gehauene Stufen zu erreichen war und eine Art orientalisches Himmelbett beherbergte, ein von weißen Vorhängen abgeschirmtes Gestell aus geschnitzten Säulen, welches mit einer äußerst bequemen Matratze und einer Vielzahl an Kissen jeder Größe und Form, alle in schlichtem Weiß, versehen war, Ein Ort also, an dem man knapp über den Wipfeln der Palmen weit in die Wüste blicken und gelegentlich eine kühle Brise einfangen konnte, als ich das Geräusch nackter Füße auf den Steinstufen vernahm. Ich setzte mich sofort auf, denn ich hatte mich ganz privat gefühlt und es mir in den dargebotenen Kissen unziemlich bequem gemacht. Über den Rand meines Buches hinweg konnte ich erst nur eine gepflegte, graumelierte Kurzhaarfrisur erkennen. Es erschien eine Dame in meinem Alter, die sichtlich angestrengt die steilen Stufen erklomm, denn sie balancierte in einer Hand einen schweren Wasserkrug samt Glas und in der anderen Hand hielt sie ein paar beinahe ungetragen aussehende Ledersandalen mit Zehenriemen, während sie sich bemühte, das unter den Arm geklemmte Buch nicht zu verlieren. Es war bestimmt auch diesen erschwerenden Umständen geschuldet, dass sie ihre Gesichtszüge für einen kurzen Augenblick entgleiten ließ und sich einen unverkennbaren Ausdruck der Enttäuschung erlaubte, als sie mich erblickte, denn sie hatte, wie ich selbst auch, diesen Platz seiner Einsamkeit wegen gewählt. Jedenfalls fing sie sich schnell wieder, grüßte aufs Höflichste, stellte ihren Krug und ihr Glas auf das kleine Beistelltischchen und nahm mit einem zurückhaltenden »May I?« ohne meine Antwort abzuwarten, am gegenüberliegenden Ende der Matratze Platz. Sie schlug ihre Beine übereinander und ihr Buch auf und vertiefte sich, ohne mich weiter zu beachten, in ihre Lektüre. Beide taten wir sehr konzentriert, denn es war offensichtlich, dass wir beide nicht zu jenen Menschen gehörten, die es gewohnt sind, mit Fremden eine Matratze zu teilen. Als ich jedoch kurz mein Buch zur Seite legte, um meine Sonnenbrille zu putzen, ertappte ich sie dabei, wie sie einen Seitenblick auf meine Lektüre warf. »We seem to have the same interests«, sagte sie und hielt den Umschlag ihres Buches hoch. Tatsächlich lasen wir beide Mahmud Messadis »Die Genese des Vergessens«, sie in englischer Übersetzung, ich in deutscher. Meine Buchhändlerin hatte es mir verkauft, als sie von meiner Tunesienreise erfuhr. Es sei, so sagte sie, das wichtigste Werk der modernen tunesischen, ja, vielleicht sogar der modernen arabischen Literatur. Bücher sind ein wundervoller Gesprächseinstieg. Wir äußerten ganz unverfänglich unsere jeweiligen Meinungen über das bereits Gelesene. Sie war begeistert, ich mochte mich noch nicht so richtig festlegen, aber sie war auch bereits ein gutes Stück weiter als ich. Dann setzte sie ihre dunkle Brille ab und zeigte mir ein paar Augen von bemerkenswertem Blau. Es war, das darf ich so sagen, das einzige Bemerkenswerte an ihrer Erscheinung. Sie war von mittlerer Größe und unauffälliger Statur. In den Hüften nicht mehr mädchenhaft schlank, die Oberarme nicht mehr ganz straff, trug sie einen jener teuer aussehenden Haarschnitte, die sich gebildete Nordeuropäerinnen zulegen, wenn sie sich für langes Haar zu alt fühlen. Geschminkt war sie kaum. Die Kleidung zeugte von Geschmack und der Abwesenheit jeglicher Eitelkeit. Baumwolle, Leinen, vermutlich aus umweltschonender Herstellung. Philippa Grayling, stellte sie sich vor, reichte mir ihre Hand und bat mich, sie Pippa zu nennen. Es war also jene englische Lehrerin Pippa Grayling, die Preising in die Gästestruktur des Resorts einweihte. Ein Vorgang, den er mit einem kurzen Zitat zur Kristallisation der Gesellschaft in jenem kleinen deutschen Badeort, in dem die Schtscherbatzkis zur Kur verweilt hatten, kommentierte. Was Pippa und Preising verband, war der Umstand, dass sie sich beide nicht aus freien Stücken für das Thousand and One Night entschieden hatten. Sie war hier, weil ihr Sohn beschlossen hatte, seine Hochzeit in einem tunesischen Oasenresort zu feiern und zu diesem Zweck 70 Freunde und Familienmitglieder hatte einfliegen lassen. Es war, so berichtete Pippa, ihre Irritation nicht verbergend, das, was man sich als junges in der City tätiges Paar unter einer standesgemäßen Hochzeit vorstellte. Ihr Sohn Mark und seine frisch angetraute Frau Kelly bildeten also das Kernstück jener großen Gruppe, die Preising bereits am Pool aufgefallen war. Junge Leute in ihren späten 20ern und frühen 30ern. Laut und selbstsicher, schlank und durchtrainiert. Die Männer trugen sandfarbene Chinos, Polohemden und Mokassins. Die Frauen Tanktops und enge Shorts, aus denen braun gebrannte, seidige Beine ragten. Manikürte, zarte Füße steckten in Flipflops. Wer sich ins Wasser wagte, trug eine jener Badehosen, wie man sie von Fotos kannte, die den jungen JFK am Strand von Martha's Vineyard zeigten. Oder knappe Bikinis, die die flachen Bäuche gut zur Geltung brachten und die Intimrasur rechtfertigten. Selbst nahezu nackt wirkten sie wie in Uniform. Preysing stieß auf dem ganzen Areal auf kleine Grüppchen von ihnen. Sie standen witzereißend an einer der Bars, sie verschwanden sich ungestüm küssend und sich die Hände gegenseitig unter die Bünde ihrer engen Shorts steckend in ihren klimatisierten Zelten. Sie erteilten dem Personal selbstsicher Anweisungen, sie wanderten fluchend durch die Palmenhaine auf der Suche nach besserem Empfang für ihre Blackberries, denn ihre Gehälter rechtfertigten, dass man von ihnen verlangen konnte, immer und überall erreichbar zu sein. Preysing war sowieso erstaunt, dass in diesen Tagen der Londoner Finanzplatz 50 junge Talente entbehren konnte. Aber vielleicht, dachte er, war ohnehin nichts mehr zu retten, und so hatten sie sich hierher selbst gerettet. Eine Vorstellung, die Preysing recht amüsant fand und mit der er Pippa zu erheitern schien, ihr aber auch ein verächtliches Schnauben entlockte, welches er einen erschreckten Augenblick auf sich selbst bezog, bevor er erleichtert begriff, dass es der Bagage am südlichen Ende des Pools galt. Am nördlichen Ende, so drückte es Pippa aus, begann das soziale Gefälle. Dorthin hatten sich Kellys ebenfalls geladene Geschwister mit ihren Kindern zurückgezogen, die in schreiend bunten Badehosen unermüdlich in den Pool sprangen und wieder hinauskletterten, um unter lautem Kreischen und Johlen abermals hineinzuspringen und mit ihrem Spritzen die Mütter am Beckenrand ärgerten, deren Frauenzeitschriften schon ganz wellig waren. Kellys Bruder Willie, mit seiner von der tunesischen Sonne geröteten Brust, hatte sich nach ein paar erfolglosen Fraternisierungsversuchen mit den City Boys in einen großen gelben Schwimmring zurückgezogen, indem er sich mit Hilfe einiger Flaschen Heineken darüber klar zu werden versuchte, wie er sich nun fühlen sollte angesichts des ihn umgebenden Luxus, den er ganz seiner Schwester und seinem neuen Schwager zu verdanken hatte und den er selbst seiner Familie nie würde bieten können. Den ersten Tag hatte er mit einem kräftigen Gefühl der Verachtung über die Runde gebracht. Darauf folgte eine verordnete Gelassenheit. »Different world«, dachte er, »even a different planet, Planet der Affen.« Er fand sie affig, die jungen Leute am anderen Ende des Pools. »The Young Ones«, nannte er sie für sich, obschon sie doch alle in seinem Alter waren. Aber was wussten sie schon von der richtigen Welt? Er hatte drei Kinder zu versorgen, und er mochte seine Badehosen mit den Tattoo-Motiven. »Mein Mann«, sagte Pippa, »war nur einmal am Pool. Gerade lange genug, um die These aufzustellen, in dieser Generation ließen sich die Einkommensverhältnisse an den Farben der Badebekleidung ablesen. Je gedeckter die Farben, desto gedeckter der Scheck«, hatte er gesagt. »Sanford ist Soziologe«, fügte sie entschuldigend hinzu. Eigentlich hatte Pippa gehofft, sie würde sich hier etwas mit Kellys Eltern anfreunden, die sie kaum kannte. Aber Mary und Kenneth Ibbotson hatten den Klimawechsel von Liverpool nach Chub oder vom Dasein als Betriebsrat einer Werkzeugfabrik und Hausfrau zum Dasein als Brauteltern einer 250.000 Pfund Hochzeit nur schlecht verkraftet und hielten sich vornehmlich in ihrem klimatisierten Zelt auf. »Es war«, so machte es mir Preysing deutlich, ganz offensichtlich, dass Pippa unzufrieden war. Unzufrieden mit der Berufswahl ihres Sohnes, mit seinem Umgang, mit dem Umstand, dass diese Hochzeit in einem tunesischen Luxusresort stattfinden musste. Doch sie ertrug diese Unzufriedenheit mit einer heiteren Gelassenheit, die ihrem freundlichen Wesen und ihrem scharfen Verstand entsprach. »Ich kam aber doch nicht umhin, den Gepflogenheiten zu entsprechen und sie zur Hochzeit ihres Sohnes zu beglückwünschen.« Sie dankte es mir mit einem kurzen, ironischen Lachen. Ich war es selbst, der die frohe Stimmung ruinierte, indem ich sie fragte, ob Mark ihr einziges Kind sei oder ob sie solche Hochzeitsveranstaltungen schon des Öfteren habe hinter sich bringen müssen. Nein, antwortete sie, Mark sei ihr einziges Kind, zumindest das einzige, welches übrig geblieben sei. Ihre ältere Tochter Laura sei vor 3 Jahren verstorben, unweit des Nordkaps, im Bauch eines Hurtigrutenschiffes, auf welchem sie als Bibliothekarin gearbeitet habe. Verbrannt, sagte Piper, zusammen mit ein paar 100 skandinavischen Kriminalromanen und eine Gesamtausgabe von Stendhal, die an einem defekten Heizlüfter Feuer fing. Die Art und Weise, wie sie vom Tod ihrer Tochter sprach, überraschte mich. Als würde sie am Tresen eine Geschichte zum Besten geben, wie sie zu einer besonders eindrücklichen Narbe gekommen war oder ein Fingerglied verloren hatte. Aber vielleicht war es das. Vergleichbar mit dem Verlust eines Körperteils, einer Amputation als Folge eines grotesken Unfalls. Für jemanden wie mich, der nie welche hatte, ist es schwer vorstellbar, was der Verlust eines Kindes bedeutet. Preising blieb vor einer kleinen Bank an der gelben Mauer stehen. Du hingegen weißt ja, was es bedeutet. Nein, das wusste ich nicht. Preising irrte sich. Nur weil man etwas erlebt hatte, hieß das noch lange nicht, dass man wusste, was es bedeutete. Und ich hatte nicht vor, es in Erfahrung zu bringen. Es gibt Dinge, die so sinnlos sind, dass es sich nicht lohnt, ihnen eine Bedeutung zu geben. Preising setzte sich auf die Bank, die Füße nebeneinander in den Kies gestellt, die Hände auf den Knien. Er gab mir Zeit, mich auszusprechen. Darauf konnte er lange warten. Ich hatte nicht das geringste Bedürfnis danach. »Bitte«, sagte ich und zog mir einen der gusseisernen Gartenstühle her. »Deine Geschichte.« Er sah mich sorgenvoll an und fuhr fort. Für Piper war es schwer, sich vorzustellen, welcher Gruppe sich ihre Tochter angeschlossen hätte. Vermutlich würde Laura den ganzen Tag hier oben sitzen, sagte sie, aber wahrscheinlich hätten sie sie kaum zum Mitkommen bewegen können. Laura mochte wohl keine warmen Länder und sie mochte keine großen Gesellschaften, eigentlich auch keine kleinen. Sie machte sich nicht viel aus Gesellschaft. Umso erstaunter waren ihre Eltern, als sie ihnen mitteilte, sie habe auf einem Schiff als Bibliothekarin angeheuert und würde 1 Jahr lang die Hurtigruten rauf und runter fahren. Und Laura, so sagte Piper, hatte für die Berufswahl ihres Bruders nicht das geringste Verständnis. Sie mochte keine Leute, die sich zu viel mit Geld abgaben. Das erschien mir alles in allem eine sehr interessante Beschreibung einer jungen Frau, und ich konnte mir Laura gut als ihre Tochter vorstellen. Ich hatte das Gefühl, Piper spreche gerne über ihre Tochter, und dieser Umstand ermutigte mich zur Nachfrage. »Es sei ja gemeinhin für junge Leute leichter zu wissen, was sie nicht mögen«, sagte ich, »so zumindest sei es mir als junger Mensch vorgekommen, als zu wissen, was man möge. Ob sie, Laura, gewusst habe, was sie möge?« »Oh ja.« »Allerdings«, antwortete Piper, »kalte Länder, schlechtes Wetter, Bücher von Sebald, schwierige Männer.« Sie lachte. Danach, so behauptete er zumindest, hätten sie eine geraume Weile geschwiegen. Es war Pippa, die das Gespräch wieder aufnahm und eine geistreiche Bemerkung, an die sich Preising allerdings nicht mehr im Detail erinnerte, aber er war sich sicher, dass sie sehr geistreich gewesen sei, über die Schwierigkeit des Hochzeitsfestes an sich machte. Es sei eine schwierige Feier, zumal man nicht religiös sei und deswegen die Möglichkeit, den Bund vor Gott zu schließen, mit all den tradierten Ritualen wegfalle, fuhr sie fort. Preising pflichtete bei. Er selbst habe ja leider nie die Gelegenheit gehabt zu heiraten. Zumindest habe er sich nie zu diesem Schritt entschließen können. Eine Beschreibung, die der Sache mit Sicherheit viel näher kam. Preising erheiterte Pippa mit einigen Hochzeitsgeschichten aus seinem Bekanntenkreis und sie revanchierte sich mit einer lebhaften Schilderung ihrer eigenen Hochzeit. Wie sie und Sanford sich damals aus dem dringenden Bedürfnis der Veranstaltung jeglichen Verdacht der Bürgerlichkeit von vornherein auszutreiben, entschieden hatten, ihre Hochzeit in einem Gemeindezentrum in Loughborough Estate, einer Sozialsiedlung in Brixton, zu feiern. Einem zu jener Zeit zwar erst 10 Jahre alten, aber dennoch bereits bröckelnden Betonpavillon im Schatten gigantischer Wohnblöcke, in dem es nach Pisse und getragenen Kleidern roch. Einem Raum, von dem die Stadtplaner angenommen hatten, er würde mit seinen farbenfroh gestrichenen Wänden dereinst das Zentrum einer lebendigen, multikulturellen Stadt mit abendlichen Sommerfesten werden, bei denen die Bewohner der Hochhäuser sich gegenseitig mit pakistanischen, karibischen, ghanaischen und irischen Speisen bewirteten. Der aber nie zu etwas anderem gedient hatte, als gelegentlichen Gruppenvergewaltigungen jugendlicher Banden einen Raum zu bieten und immer am ersten Dienstag des Monats die Kleiderverteilung der Heilsarmee zu beherbergen. Die Bewohner der Türme, fassungslos, dass jemand seine Hochzeit in diesem Ambiente feierte, gingen kopfschüttelnd vorbei. Kleine, dunkelhäutige Jungs auf Fahrrädern drückten sich die Nasen an der Scheibe platt und starrten die ausgelassen Tanzenden an. Ein eigens angeheuerter tibetanischer Koch versuchte, sein Zampa und Buttertee unter die Hochzeitsgäste zu bringen, die sich aber lieber an das reichlich zur Verfügung stehende Bier hielten und alle sehr bald recht betrunken waren, weil es außer dem Zampa nichts zu essen gab und die Solidarität mit dem tibetischen Volk so weit dann doch nicht ging. »Es hatte den Vorteil«, sagte Pippa, »dass wir bald mit unseren Freunden unter uns waren. Denn unsere Verwandten, die Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel, verließen das Fest noch vor Anbruch der Dunkelheit, weil sie, nicht ganz zu Unrecht, fürchteten, auf dem Weg zum Auto abgestochen und ausgeraubt zu werden.« Preysing hatte es sich nun mittlerweile auf der Bank bequem gemacht. Ich wäre gerne weitergegangen, aber er hatte ja recht. Wohin sollten wir denn gehen? Weiter an der gelben Mauer entlang bis zu deren Ende, an dem uns der Pförtner misstrauisch aus seinem Glaskasten heraus beäugen würde? Und dann zurück bis zum anderen Ende oder über den geharkten Kiesweg an den Rosenbüschen mit den glänzenden Hagebutten entlang, am Springbrunnen vorbei, nur um wieder an der gelben Umfriedung zu landen? Zudem kam er sitzend in seiner Geschichte besser vorwärts, denn er brauchte nicht dauernd bedeutungsschwer stehen zu bleiben und mit melancholischen Blicken in die Ferne zu schauen, die für uns sowieso unerreichbar hinter der hohen Mauer verborgen war. Also ließ ich ihn sitzen und scharrte mit meinen Stuhlbeinen im Kies, bis der Stuhl nicht mehr wackelte. Preysing war aus einem seiner Slipper geschlüpft und hatte sich den zitronengelb bestrumpften Fuß, den er nun ausgiebig rieb, aufs Knie gelegt, wobei er ein für seine Verhältnisse fast schon obszön breites Stück seines blassen Schienbeines präsentierte, von dem ich meinen Blick nur schwer lösen konnte. Seine Ferse massierend fuhr er fort. »Wir hatten viel zu lachen, Pippa und ich, da ich das Gefühl hatte, mich für die freimütige und selbstironische Schilderung ihrer Hochzeit revanchieren zu müssen und dir deswegen die Geschichte mit meiner Jurte in Biarritz erzählte. Du kennst doch die Geschichte, nicht?« Er sah mich prüfend an. »Ja, das tat ich«, versicherte ich ihm. »Die Jurte in Biarritz und das Kammerorchester, ich würde sie für immer in Erinnerung behalten.« Pippa amüsierte sich jedenfalls sehr, und ich erlaubte mir die Bemerkung, es sei doch in unserem Alter angenehm, mit welchem Gefühl der gnädigen Ferne man auf seine Jugendsünden zurückblicken könne. »In unserem Alter«, sagte sie, in einem Anflug von Koketterie, »davon könne doch wohl bei mir keine Rede sein, so jung geblieben wie ich sei.« Ich nahm das Kompliment dankend an und retournierte es leichter Hand. Es schien auch sie zu freuen. Pippa lenkte das Thema wieder auf die Literatur. Sie besaß faszinierend tiefe Einblicke in die arabische Literatur. Ich hörte ihr gefesselt zu, wie sie von der oralen Tradition von Mohammed Shukri und wie sie alle hießen und von Paul Bowles in Tanger erzählte, der die Geschichten einiger dieser Autoren auf Tonband aufgezeichnet und aufgeschrieben hatte und dabei Haschischmarmelade aus einem Topf naschte. Und schon bald tranken wir wie alte Bekannte aus einem gemeinsamen Glas, denn ich hatte es versäumt, mir ein eigenes mitzubringen. Preysings Tête-à-tête mit der interessanten Engländerin wurde je unterbrochen, als Sanford, Pippas Mann, mit federnden Schritten die Stufen zur Terrasse des Bais heraufgerannt kam. Das plötzliche Auftauchen des sehnigen Mannes im weißen Hemd und Khaki-Shorts ließ Preysing von seinem Lager aufschnellen, was, wie ihm im selben Moment einfiel, aussah, als hätte er sich gerade in einer kompromittierenden Lage befunden. Aber es war ein Reflex, der dem Umstand geschuldet war, dass Preysing einstmals einen Soziologen, oder war es ein Ethnologe, er war sich nicht mehr sicher, gekannt hatte, dessen scharfe Zunge er mehr fürchtete als die ballonseidenen jungen Männer, die gegenüber dem Preysing-Verwaltungsbau in einem Keller einem Sport namens Ultimate Street Fight nachgingen. Seine Sorge war aber gänzlich unbegründet. Sanford war dankbar, dass seine Frau einen Gesprächspartner gefunden hatte. Das entlastete sein schlechtes Gewissen, weil er sie den ganzen Tag alleine gelassen hatte, um die Ruinen einer alten Wüstenfestung zu besuchen. Man wechselte einige höfliche Worte, der Engländer berichtete enthusiastisch von seiner Exkursion und lud Preysing sogleich ein, ihn am nächsten Tag auf eine weitere zu begleiten. "And of course, I still hope you will join us, my dear," sagte er an seine Frau gewandt. Aber es sei nun an der Zeit, sich fürs Abendessen frisch zu machen. Ob er, Preysing, sich ihnen denn anschließen möge? Er sei sicher, man könne an der langen Tafel einen Platz für ihn frei machen. Und sie wären beide sehr dankbar, sagte er mit einem Seitenblick auf seine Frau, einen Gesprächspartner zu haben, der einem weniger fremd sei. Er habe, so fuhr Sanford fort, gestern mit Staunen der langen Erzählung seiner Tischnachbarin, einer wohl kaum 30-jährigen Wertpapierhändlerin, gelauscht, die ihm in epischer Breite den glücklichsten Tag ihres Lebens geschildert habe, der im Wesentlichen darin bestanden hatte, in Zuffenhausen, das sei, soviel er wisse, in Süddeutschland gelegen, einen Sportwagen im Werk abzuholen, den sie sich dank einer, wie sie sich ausdrückte, überdurchschnittlichen Annual Performance mit entsprechendem Bonus leisten konnte und mit diesem über die Tempolimit befreiten deutschen Autobahnen Richtung England zu fahren, was, so war ihr wichtig zu erwähnen, ein rechtes Abenteuer gewesen sei. Denn es sei bei sehr hohem Tempo doch recht verwirrend, mit einem rechtsgelenkten Wagen durch den ungewohnten Rechtsverkehr zu brausen. Und sie sei mehrmals nur durch ihre überaus gesunden, durch die vielen hektischen Stunden im Trading Room geschärften Reflexe dem Tod von der Schippe gesprungen. Er könne, sagte Sanford, solchen Berichten glücklicherweise mit beruflichem Interesse folgen und sie unter Milieustudie abbuchen. Aus wissenschaftlicher Perspektive sei ihm jegliche Form des Vorurteils suspekt. Doch hier sei es absolut beeindruckend, welche Energie diese Leute darauf verwendeten, jedes Klischee zu erfüllen. Preysing musste zu seinem Bedauern die Einladung abschlagen, denn er war mit Cider zum Dinner verabredet. Er folgte aber den beiden durch den Palmenhain zu den Zelten. Sanford schritt voran, mit seinen Trekking-Sandalen kleine Staubwölkchen aufwirbelnd, die sich in seinen blonden Wadenhaaren niederließen. »In meinem Zelt«, sagte er, »welches im Inneren kein bisschen nach Zelt aussah und gänzlich mit kostbaren Berberteppichen ausgelegt war, kam ich endlich dazu, meinen Koffer auszupacken«, und dabei verfluchte ich meine Haushälterin, die gute Seele. Mit den Daumen seinen gelben Strumpf liebkosend, hielt er einen Moment inne, um in Gedanken kurz bei seiner Haushälterin zu verweilen, und fuhr dann fort. Sie hatte mir nahezu ausschließlich helle Kleidung eingepackt, das meiste sandfarben und funktional. Man hätte mit dem Inhalt meines Koffers Rommels Afrika-Korps ausstatten können. Ganz unten fand ich meinen leicht zerknitterten Seersucker-Anzug, den mir einst eine liebe Freundin für eine Gartenparty auf den Hamptons gekauft hatte. Ein gänzlich unpassendes Kleidungsstück für ein Dinner in einer tunesischen Oase. Aber wenigstens würde ich nicht aussehen, als wäre ich gerade dem englischen Patienten entstiegen. Zudem blieb mir keine andere Wahl, denn ich hatte auf dem Souk in Tunis 2 Flaschen Rosenwasser gekauft, als kleine Aufmerksamkeit für meine Haushälterin und meine Sekretärin, wovon die eine nun auf der Fahrt nach Tschub in meinem Koffer geleckt und alle anderen Jacketts mit unansehnlichen rosa Flecken versehen hatte. Preysing rasierte sich und stieg also in den Seersucker-Anzug. Dazu wählte er ein weißes Hemd mit gestärktem Kragen, auf welchem das Rosenwasser nur auf dem Rücken eine Spur hinterlassen hatte. Dann stellte er sich vor den Spiegel mit dem orientalischen Rahmen, öffnete und schloss 5-mal den 2. obersten Hemdknopf, wobei er sich immer wieder prüfend betrachtete, bis er sich mit geschlossenen Augen zu einer komplizierten Bewegung der linken Hand durchrang, bei der es gänzlich dem Zufall überlassen war, ob der Knopf am Ende offen oder geschlossen blieb. Preysing verließ sein Zelt und durchschritt den bereits im Dunkeln liegenden Palmenhain, der nur spärlich von einzelnen Laternen erhellt war. Der ledrige Duft seines Rasierwassers vermischte sich mit der Süße des Rosenwassers. Weiße Brusthaare sprossen ihm aus dem geöffneten Kragen. Aus der Ferne vernahm er bereits das laute Gelächter der jungen Leute. Er schwitzte. Man setzte mich an einen kleinen Tisch in der Nähe der Bar, an dem ich auf Cider wartete. Piper winkte mir von der langen Tafel, die sich durch das ganze Lokal zog, zu. Sanford saß neben ihr und hörte mit einem Glas Bier in der Hand einer jungen Frau zu, die ihm gegenüber saß und sich weit über den Tisch zu ihm hinüberlehnte, ihre Erzählung mit scharf die Luft zerschneidenden Gesten untermalend. Selbst von meiner Warte aus war es augenfällig, wie unziemlich tief sie sich dabei in ihr kleines Schwarzes blicken ließ. Vermutlich die Porsche-Fahrerin. Cider betrat den Speisesaal, fragte im Vorübergehen an diesem und jenem Tisch nach dem Rechten, begrüßte persönlich das Brautpaar und entschuldigte sich bei mir, formvollendet, für ihr spätes Erscheinen. Unser Essen war, wie soll ich sagen, also das Essen an sich war vorzüglich, aber es erinnerte mich unangenehm an die Stunde, die mich Mossef Dafu in der Obhut seiner Töchter gelassen hatte, um dem Feuer in seiner Phosphatfabrik mit einer Schaufel und einem Eimer Sand entgegenzutreten. Es war nicht Saidas Fehler. Sie gab sich alle Mühe. Aber es lag doch irgendwie auf der gestärkten Damastdecke zwischen uns, dass dieses gemeinsame Essen Teil eines Auftrages war, den sie von ihrem Vater erhalten hatte. Ich bemühte mich um leichte Themen. Wir sprachen eine Weile über Paris, wo sie studiert hatte. Du weißt doch, dass ich in meiner Jugend in Paris einige Zeit Gesang studiert habe. Also erzählte ich ihr von den wilden Zeiten in Paris. Aber Cider war eine ernsthafte junge Frau, die sich nicht für wilde Zeiten interessierte. Sie mochte den Genfersee, an dessen Ufer sie eine berühmte Schweizer Hoteliersschule besucht hatte. Also sprach ich von Nabokov, den sie nicht kannte, und von Nabokovs Schmetterlingen. Doch sie schien sich auch aus Schmetterlingen nichts zu machen. Ich empfahl mich so bald wie möglich. Der Tag sei ereignisreich gewesen und ich entsprechend erschöpft.